Hallo, hier spricht Günther Zapf und ihr hört Outside the Ring. Ich höre auch immer rein, also ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu unserem allerersten Interview. Es ist mir wirklich heute eine sehr, sehr große Freude, hier die Begrüßungsworte zu sprechen. Möchte ich mich auch gar nicht lange aufhalten, denn die Nervosität ist tatsächlich ein bisschen vorhanden. Von daher, bevor ich mich hier verhaspel, stelle ich einmal kurz den Mann vor, der mich heute hier begleitet als Teammitglied. Das ist der Jan. Hallo. Ja, Leon, nicht nur du bist nervös, ich natürlich auch, unser allererstes Interview. Hallo, liebe Outside the Ring Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem allerersten Interview mit Leon, wem? Das ist Kim Ray und damit hallo an dich, Kim. Einen Abend. Ja, kurze Frage, bevor es losgeht. Alles klar soweit? Ja, bei mir ist alles gut und finde ich cool, dass ich das der Erste sein darf, der von euch interviewt wird. Ja, wir finden das auch soweit ganz gut. Würde ich sagen, steigen wir direkt mal ein mit einer ganz lockeren Frage, denke ich. Und zwar, wie und wann hast du dich entschieden, dass du ein professioneller Wrestler werden möchtest? Der Wunsch, der war relativ früh da, schon zu Kindeszeiten. Nur ich habe mir mal gedacht, scheiße, die ganzen Wrestler, die kleinen, Shawn Michaels und Co., sind circa 1,80 und ich bin unter 1,80 und wenn ich schon nicht zu den kleinen gehöre, was für Chancen könnte ich haben? Und da habe ich das sofort ad acta gelegt. Aber als ich dann Ende oder Anfang 2009 von der WXW erfahren habe und gesehen habe, dass dort auch kleinere Leute, sage ich mal, im Ring stehen, dachte ich mir, fährst du mal hin und schaust dir alles an und ja, ab dann war ich hooked. Oh, super. Ja, jetzt kommt die nächste Frage gleich darauf. Wie bist du überhaupt eigentlich denn zum Wrestling gekommen und seit wann interessierst du dich generell für Wrestling? Ganz am Anfang, das war, ich glaube, 1993, da hatte ich VHS-Videokassetten von WrestleMania, Hulk Hogan gegen The Ultimate Warrior. Ich habe keine Ahnung, wie ich an diese Kassetten gekommen bin. Ich habe sie gehabt. Keine Ahnung, wie das dazu gekommen ist. Auf jeden Fall habe ich dann auf und ab geguckt. Jeden Tag. Mehrmals. Und ich habe mir sogar immer gedacht, scheiße, hoffentlich gewinnt diesmal Hulk Hogan. Das ist natürlich Quatsch, aber als Kind, ne? Schaut man sich das öfter an, vielleicht ändert sich ja das Ergebnis. Ja, und dann wirklich im Fernsehen habe ich angefangen, 94. Was ich davon noch in Erinnerung habe, Faceturn Shawn Michaels gegen Bret Hart, Iron Man Match, so, das war die Phase, wo ich angefangen habe. Und waren das dann auch die Leute, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Shawn Michaels, oder waren das andere Leute, die dich dann dazu bewegt haben, Wrestler zu werden? Ja, das waren auf jeden Fall am Anfang Hulk Hogan natürlich, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, und dann sehr stark Bret Hart. Also die ganzen Sachen, die man als Kind macht, Wrestling spielen im Hinterhof und so, also nicht Backyard Wrestling, sondern als kleines Kind mit seinen Freunden so ein bisschen, ne? Das war natürlich Bret Hart, Shawn Michaels auf jeden Fall. Wie hat deine Familie darauf reagiert? Deine Eltern und Freunde, wie haben die darauf reagiert, als sie erfahren haben, dass du dich fürs Wrestling entschieden hast? Meine Mutter war immer generell sehr supportive, was Sachen angeht, die ich mir in den Kopf gesetzt habe. Und wie auch bei allen anderen Sachen, die ich gemacht habe, war sie voll dahinter und hat mich in der Hinsicht unterstützt. Und bis jetzt war es leider so, dass sie noch keine einzige Veranstaltung von mir gesehen hat, kein Match von mir gesehen hat. Und ich hoffe, irgendwann kann ich das mal ändern. Oh, ja, vielleicht ja schon im Oktober bei der Triangle. Ja, ist geplant. Also ist geplant. Mal gucken, wie das hinhaut. Ja, wir sind auch da. Also, Ja. ich bin generell immer da. Ich komme ja aus Bottrop, ist ja direkt nebenan. Und Wow. der Jan kommt dann auch aus Lüdenscheid rüber, am Samstag zumindest. Aber gut, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, zu deinen Trainern zählen neben den Dojos von WXW und Big Japan Pro Wrestling Bad Bones, John Klinger und Daisuke Sekimoto. Und die Frage ist, wie würdest du im Nachhinein dein Verhältnis zu den beiden beschreiben und wie sieht es aktuell mit Bad Bones aus? Also als Vorgeschichte müsste man sagen, als ich damals bei der WXW angefangen habe, das erste Training war so eine Art Schnuppertraining mit 10 Leuten. 10 Leute, die sich dafür interessiert haben. Das Training hat Bones gegeben. Und von diesen 10 Leuten ist letztendlich niemand mehr übrig geblieben, außer ich. Also keiner hat sich angemeldet, außer ich. Ich glaube, dass John sehr viel damit zu tun hat, dass sich meine Einstellung fürs Wrestling ziemlich früh in eine gute Richtung entwickelt hat. Weil ganz am Anfang hat er, glaube ich, oder würde ich sagen, meinen Kopf in die richtige Richtung gedreht, was Wrestling angeht, dass ich das mit dem richtigen, nötigen Ernst angehe, mit der Ernsthaftigkeit an sich. Und ja, deswegen würde ich sagen, dass John ganz am Anfang meiner Laufbahn ein sehr wichtiger Faktor gewesen ist. Im Moment ist seine Trainertätigkeit im Dojo nicht mehr so stark, also er gibt selten noch Training bei uns. Aber ich sehe natürlich bei jedem Event sehe ich ihn und so kommen wir eigentlich ganz gut klar. Oh. Ja, und Daisuke Sekimoto, als ich vor 2 Jahren in Japan war, habe ich bei ihm trainiert, also in Big Japan Dojo mit den anderen Students zusammen. Und ja, es ist das Big Japan Dojo Training ist sehr, sehr basic. Also du lernst da nicht irgendwie komplizierte Technik abfolgen oder ähnliches. Du machst da wirklich striktes Conditioning, viele Brücken, viele Liegestützen, viele Hindu Squats und lernst wirklich die wirklichen Standards pro Wrestling. Und ja, diese Art und Weise hat mich dann auf jeden Fall in der Zeit nochmal geschliffen. Auch die ganze Phase, wo ich dort war, wo ich auch mit denen auf Tour war und so, die ganze Way of Life, den ich dort miterleben konnte in diesen 3 Wochen. Der hat mich auf jeden Fall sehr stark geprägt. Okay, jetzt kommen wir zu einer Frage, die, denke ich, sich sehr, sehr viele Fans stellen. Nämlich, wie würdest du persönlich die Stimmung vor und nach den Shows unter den Wrestlern, zum Beispiel bei WXW-Veranstaltungen, beschreiben? Es ändert sich eigentlich vor oder nach der Show wenig. Die Sache ist, die Wrestler, die bei der WXW gebucht sind, sind großenteils oder hauptsächlich Leute, die sehr arrangiert sind, was Wrestling angeht. Jeder will was erreichen, jeder will sich einen Namen machen im Business und jeder steht auch voll und ganz dahinter. Du hast dann nicht irgendwelche Leute, die nur am Wochenende an Wrestling denken und sonst nichts damit am Hut haben. Du hast wirklich nur Leute da, die wirklich jeden Tag in der Woche sich mit Wrestling beschäftigen, weil Training, Essen, genug Schlafen, gehört alles zur Vorbereitung, gehört alles zum Training, gehört alles zum Wrestling. Und daher ist die Einstellung der Wrestler sehr, sehr, sehr, sehr dedicated und sie wollen das beste Erlebnis für die Leute, die draußen sind, bieten. Das beste Erlebnis, die beste Show bieten. Ja, und wenn dann mal ab und zu negative Resonanz kommt, dann ärgert man sich natürlich. Gerade wenn negative Resonanz von Leuten kommt, die gar nicht da waren an dem Tag, was ja auch oft passiert. Aber ansonsten ist eigentlich die Resonanz sehr, sehr gut. Jeder liebt das, was er tut, von den Leuten, die jetzt bei der WXW wrestlen. Also du hast ja gerade die Anspielung so ein bisschen auf moonsault.de gemacht, da war ja auch beim Fans Appreciation Weekend die Geschichte mit dem Samstag danach, also ist schon ein bisschen pikant das Ganze, oder? Ich persönlich, und das machen auch sehr viele Leute von den Wrestlern, wir lesen generell Moonsault nicht. Also manche machen es vielleicht heimlich, kann sein, klar, aber das offizielle Statement von den meisten Leuten ist, scheiß auf das, was Moonsault schreibt. Also nicht, was Moonsault schreibt, sondern was die Leute da abkotzen. Weil wir stehen im Ring und wir versuchen unser Bestes und wenn Leute sich jeden Tag 2 Stunden lang Wrestling angucken, immer nur die Main Events von jeder Show und das dann natürlich auch erwarten, wenn sie zu WXW fahren, dann sollen sie sich nicht wundern. Ja, würde ich mich dir anschließen. Wurdest du bei deinem Moveset von irgendwelchen Leuten oder von irgendetwas beeinflusst und wenn ja, von wem oder von was? Da ich ja meinen Taekwondo-Hintergrund habe, fand ich generell immer alles gut, was mit Schlägen und Tritten zu tun hat. Ich habe da den Vorteil, dass ich es aus meiner Vergangenheit schon ziemlich gut kann. Deswegen wollte ich es natürlich auch ins Wrestling einfließen lassen. Also sprich meinen Kampfsport-Hintergrund. Aber es gibt immer mal wieder was ich mir anschaue im Internet oder woanders, was mir gut gefällt und was ich dann hinzufüge, ausprobiere beim Training und wenn es passt, wenn es gut läuft, dann werde ich das auch gerne noch nachträglich einführen. Man ist nie fertig als Wrestler. Man macht immer Fortschritte, man entwickelt sich weiter, man entwickelt sein Moveset weiter und daher ist man nie fertig und man packt immer wieder neue Sachen dazu. Wie schaut es denn bei dir vor den Matches immer aus? Hast du irgendein besonderes Ritual und lastet vor den Matches ein gewisser Druck auf dir? Gewisser Druck lastet immer auf einem. Also ganz genau, da sind so und so viele Leute, die wollen eine gute Show geboten bekommen, die wollen Wrestling sehen und du bist derjenige, der in den nächsten 10 Minuten dafür verantwortlich ist, ihnen das zu bieten. Und natürlich lastet ein gewisser Druck auf dir. Der ist aber ziemlich schnell vergessen, wenn man dann im Ring steht. Sobald die Musik angeht, schaltet man um und dann ist der Druck komplett weg eigentlich, also bei mir persönlich. Vorher macht man sich natürlich Gedanken, was will man heute machen, was steht einem bevor heute, was kommt heute. Aber sobald das Match beginnt, zack, wird umgeschaltet und alles nimmt seinen Weg. Und Rituale. So ein spezielles Ritual habe ich nicht. Ich mache mich ziemlich ordentlich vor dem Event warm. Also ich dehne mich ordentlich. Das ist eigentlich mein Ritual. Ich dehne mich, mache mich warm und bereite mich halt aufs Match vor. So irgendwas mit Kreuzigen oder mit was weiß ich, was andere machen. Mache ich jetzt nicht. Okay, und kurze Zwischenfrage. Also es ist tatsächlich so, dass man dann, sobald man aus dem Backstage-Bereich kommt, im Tunnel ist? Sobald man im Tunnel ist, ist halt, sobald du durch den Curtain trittst, schaltest du um, dann vergisst du die Welt, die außerhalb ist und du bist nur noch der du im Ring bist. Du schaltest komplett ab. Und ich meine, du bist im Ring niemand anderes, als du eigentlich im Privatleben auch bist. Du lässt halt ein paar Facetten von dir mehr herausstechen, als du es im Privatleben machen dürftest. Gerade ich dürfte im Privatleben nicht so extrem agieren wie im Ring. Aber letztendlich schaltet man von der Extreme in die andere Extreme halt. Aber es ist halt alles Charaktereigenschaften, die man in sich hat. Nur man schaltet halt um. Okay, alles klar. Du hast in deiner Karriere schon in Singles und auch in Tag Team Matches gestanden und da ist die Frage dann, kennst du lieber für dich selbst oder könntest du dir auch vorstellen, eines Tages mal mit dem passenden Partner dann um die Tag Team Titel zu kämpfen? Ich persönlich habe mir nie vorgestellt, Tag Team Wrestler zu sein. Ich wollte immer Singles Wrestler sein, weil ich persönlich mag die Zeit auf dem Apron nicht. Ich mag es nicht, da zu stehen und zuzuschauen, was mein Partner mit den Gegnern oder was mein Gegner mit dem Partner macht. Das ist einfach eine Zeit, wo du stehst und nichts tun kannst. Und das ist einfach, ich persönlich finde es langweilig. Und deswegen, habe ich mir nie irgendwie großartig etwas ausgemalt im Kopf, was Tag Team Wrestling angeht. Aber ich glaube, wenn ich einen richtigen Partner finde, der wirklich gut zu mir passt, mit dem ich mich auch privat gut verstehe, weil man verbringt halt sehr viel Zeit, wenn man als Tag Team unterwegs ist, gerade auch wenn man in anderen Promotions halt gebucht ist als Team, dann kann ich mir schon vorstellen, ein Team zu gründen, aber Was ich nicht mag, sind diese zusammengewürfelten Tag Teams. Heute mit Walter, morgen mit dem, dann mit dem. Das gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Ja, wen würdest du denn gegebenenfalls als Tag Team Partner aktuell favorisieren? Aktuell favorisieren? Könnte ich jetzt eigentlich jemanden sagen, weil ich habe mir nie großartig Gedanken gemacht. Nee, könnte ich nicht sagen. Tut mir leid. In dem Fall wüsste ich nie, was ich sagen soll. Nee. Ja. Ja. Okay. Kein Problem. Okay. Hast ja gerade gesagt, du hast nie wirklich darüber dir Gedanken gemacht. Und klingt auch ehrlich gesagt ziemlich plausibel, wenn ich das jetzt so höre. Man muss ja echt, ja, was heißt langweilig, also man will ja selbst immer aktiv sein, denke ich mal. Eben, du willst im Ring stehen, du willst nicht eine Zeit lang draußen stehen und warten. Du willst halt in den Ring. Und im Tag-Match bist du halt die Hälfte des Matches bestimmt, je nachdem wie es läuft, bist du draußen, vielleicht. Vielleicht, wenn du Pech hast, bist du die ganze Zeit drin und kriegst auf Schnauze. Aber es besteht halt die Möglichkeit, dass du draußen stehst. Und das ist nicht mein Ding. Ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Wenn du vergleichst zwischen deinem ersten offiziellen Wrestling-Match und deinem jüngsten Match, das war, glaube ich, bei German Hurricane Wrestling, wenn ich mich nicht täusche, was hat sich deiner Meinung nach bei dir im Ring verändert? Ich glaube, meine Erfahrung hat sich einfach erweitert. Also das erste Match war damals in einem Exhibition-Match gegen Carsten Beck in Bocholt, war das, glaube ich. Das war aber nicht mein offizielles Debüt. Das war nur bei einer kleinen Dojo-Veranstaltung nach der eigentlichen WXC-Veranstaltung oder vor der eigentlichen WXC-Veranstaltung. Mein offizielles Debüt war damals gegen Bernd Föhr. Ja, was hat sich verändert? Am Anfang ist es klar, du weißt nicht genau, was du zu tun hast. Du weißt nicht genau, wie du reagieren sollst, wenn was passiert. Was passiert, wenn du etwas tust und die Leute buhen? Was tust du, wenn auf einmal die Leute hinter dem Gegner stehen, obwohl du eigentlich derjenige bist, der die Leute hinter sich haben möchte? Wie reagierst du? Oder wie reagierst du, wenn etwas nicht so läuft, wie du es dir gedacht hast? Oder wenn du aus dem Konzept kommst oder was? Und mittlerweile ist es so, dass ich sehr oft mit Leuten im Ring stehe, wo ich das Match halt führe. Ich bin derjenige, der den Ton angibt und fühle mich sicher mit dem, was ich tue. Und ja, die Erfahrung ist einfach gewachsen. Du hast einfach mehr Routine in dem, was du tust, in deinen Bewegungsabläufen. Du kannst mehr zwischen den Sachen nachdenken, ohne dass du dich verhaspelst, weil du einfach aufgeregt bist. Die Aufregung selber ist im Ring nicht mehr vorhanden, weil es ist schon ein bisschen klar, aber es ist auf keinen Fall irgendwie, dass es dich beeinträchtigt. Ja, das würde ich sagen, ist der größte Vorteil. Und man kann die Matches mehr genießen. Du genießt die Zeit da draußen, weil du dich wirklich nur auf das konzentrieren kannst, was du magst, was du liebst. Am Anfang war es so, da ist der Druck so stark und da ist der ja, du hast das Gefühl, alle Leute gucken dich an, alle Leute erwarten was von dir, alle Leute, und dann dieser Druck ist so hoch. Gleichzeitig musst du dich damit auseinandersetzen, deine Technik richtig auszuführen. Dann musst du dich damit auseinandersetzen, dass du dich an dich gut bewegst. Und ne, das alles jetzt, das läuft alles automatisch, das ist alles, ohne dass ich drüber nachdenken muss. Und jetzt kannst du dich wirklich auf das konzentrieren, was dir Spaß macht, du kannst einfach mehr genießen. Ja, in deiner Karriere hast du aktuell laut Datenbank von Cage Match 124 Matches bestritten und schon so manchen Gegner gehabt. Wenn du dir einen Gegner, egal ob aus der Indie-Szene oder aus dem Mainstream-Bereich, aussuchen könntest, wer wäre das? Also zum ersten Mal 124 kann nicht stimmen, weil Cage Match ist nicht so aktuell. Also wir haben ein bisschen mehr drauf, da sind Japan-Matches, glaube ich, nicht bei. Also unter anderem. Ja. Aber ist ja nicht schlimm. Ein Wrestler aus der Indie-Szene, aus dem Mainstream-Bereich. Aus der Indie-Szene würde ich sofort sagen Davey Richards. Das wäre meine erste Wahl. Aus dem Mainstream-Bereich. Ja, Shawn Michaels, aber leider ist er ja retired. Ne? Kann man nichts mehr machen. Aber das wäre, glaube ich, mein Wunschgegner. Oder wow. Jericho. Jericho, da besteht noch eine Möglichkeit. Der ist noch da, aber... Ja, die Frage ist, wie lange, ne? Genau, ja, wer weiß. Ab und zu ist er ja mal in Deutschland. Also. Da kann man ja mal hingehen und fragen, ob man nicht mal bei Wacken Lust hätte oder so. Ja, oder wenn er mal wieder in Köln ist, ein Gastauftritt in Oberhausen, hätte auch was, denke ich. War ja parallel zum Hasta la Victoria Siempre Tour Finale, war ja ein Konzert von Fozzy in Köln. So möglich ist es finanziell vielleicht nicht, aber ich wollte gerade sagen. Logistisch zumindest. Ja, nächste Frage. Vom 3. bis zum 6. Oktober findet in der Oberhausener Turbinenhalle die World Triangle League von CCW, Big Japan Pro Wrestling und WXW statt. Und du hast einen der begehrten 12 Plätze ergattern können. Wie wirst du in dieses Turnier gehen und willst du dir dort weiter einen Namen machen und Erfahrung für deine weitere Karriere sammeln oder willst du sogar mehr aus dem Turnier herausholen? Ich gehe eigentlich sehr offen in das Turnier. Ich habe den Platz letztendlich so ergattern können, dass ich mich einfach hingestellt habe und gesagt habe, ich verdiene das Ganze und ich sollte für meine Leistungen in der letzten Zeit belohnt werden und ich bin derjenige, der es auf jeden Fall verdient hat. Ich habe nicht irgendwie irgendein Ausscheidungsmatch oder so gewonnen oder was. Aber für mich persönlich war das ein richtiger Schluss. Also richtiger, es hat einfach genau gepasst für mich, weil das ist der nächste Step, dass ich in die große Liga möchte, dass ich nicht mehr die Rookie-Matches oder die Nachwuchs-Matches wresteln will, sondern dass ich in die höhere Klasse steigen möchte. Und das ist für mich ganz klar. Und dadurch war die Teilnahme der World Triangle League für mich die beste Schlussfolgerung, die logischste Schlussfolgerung aus der ganzen Sache. Wie meine Chancen stehen, kann ich nicht sagen. Ich werde in jedes Match reingehen und so feste schlagen, wie ich kann. Und ja, mal sehen, was am Ende dabei rauskommt. Mal sehen, wie es gegen Walter wird. Der scheint ja nicht so amused zu sein. Ja, durchaus hat er momentan ein bisschen Probleme mit seinem Tag-Team-Partner Robert Reisker. Mal geschaut, wie das weitergehen wird mit den beiden. Und apropos Big Van Walter und deiner Gruppe in der Triangle League. Auf welchen Gegner von diesen drei Herren, den eben genannten Walter, Daisuke Sekimoto und Drake Younger, auf wen freust du dich da am meisten? Ich freue mich generell auf alle drei, weil also bei allen drei aus verschiedenen Standpunkten. Einmal Walter, er hat mich mit trainiert. Also die letzte Zeit, wo ich noch sehr viel im Dojo war, war Walter sehr oft da. Mhm. Das heißt, er hat mich auch ein bisschen geformt und hat mir einiges beigebracht. Und jetzt durch die letzten Vorkommnisse da, wo er so pissig war, ist es natürlich interessant zu sehen, was das dann bei dem Match gibt am Freitag. Drake Younger ist ein Star aus dem Indie-Bereich, aus dem Deathmatch-Wrestling-Bereich. Ich persönlich hatte bis jetzt noch nicht so einen großen Draht zu ihm, weil ich generell kein Fan von Ultra-Violent Wrestling oder generell Deathmatch-Wrestling bin. Deswegen war Drake Younger für mich nie so einer der Leute, die bei mir im Fokus gestanden haben. Aber er hat jetzt damit aufgehört und generell war er auch einer der Deathmatch-Wrestler, die wirklich wrestlen konnten. Es gibt ja viele Deathmatch-Wrestler, die kannst du im normalen Match gar nicht gebrauchen. Aber Drake Younger oder Leute wie Masada, die können richtig wrestlen, die sind richtig gut im Ring. Und ja, da freue ich mich auch auf das Match gegen Drake Younger. Natürlich ist immer eine besondere Sache, gegen einen Japaner zu kämpfen, gerade gegen Daisuke Sekimoto, der ja in Big Japan das Gesicht ist überhaupt. Also es gibt keinen, der den Strong Style so, ja, ich würde sagen, er ist das Sinnbild des Strong Style Wrestlings, wenn du diesen Mann einfach mal anschaust. Aber wie gesagt, ich gehe da ganz offen rein und ich gehe da nicht mehr so wie früher rein im Sinne von, ja, ich wrestle gegen den, ich werde noch die Schnauze kriegen, aber dabei sein ist alles, das ist vorbei. Also ich gehe da wirklich rein und möchte jeden Kampf gewinnen. Ich sage aber auch nicht, ich gewinne jeden Kampf, ich versuche es, ich werde mein Bestes tun. Was am Ende dabei rauskommt, werden wir alle sehen, ich werde es auch sehen. Aber ja, auf jeden Fall, die drei Leute sind auf jeden Fall Leute, auf die ich mich freue. Alles klar, und wenn wir jetzt die Triangle League mal einen kleines bisschen außer Acht lassen, auch wenn es ein großes Ereignis ist, sicherlich auf 16-Karat-Niveau, würde ich schon fast sagen. Welches Ziel hast du dir persönlich als nächstes in deiner Karriere auf die Fahnen geschrieben? Also das ultimative Ziel jedes Wrestlers sollte natürlich sein, Main Event WrestleMania. Aber man sollte auf jeden Fall Ziele setzen, die messbar sind und auch so zu erreichen sind, dass man bald, sehr bald Erfolge sehen kann. Sonst sieht man keinen Fortschritt. Mein persönliches Ziel so für dieses Jahr ist, dass ich mich auf jeden Fall in der WXW ganz klar zeige, ich bin nicht mehr der Rookie, nicht mehr der Anfänger. Ich bin etabliert als jemanden, der auf der Card steht, der immer auf der Card steht und nicht nur im Opening Match. Ganz klar über die Mittelcard hinaus. Und fürs nächste Jahr hoffe ich, dass ich das gleiche auch in Deutschland kann. Also dass ich in den deutschen Ligen halt mich reinbringen kann und regelmäßig dort Matches bestreiten kann. So dass ich praktisch jedes Wochenende unterwegs bin. Was jetzt fast auch schon der Fall ist, aber ich will das Ganze auf jeden Fall noch intensivieren. Okay. Und was ist die bisher schönste Erinnerung deiner Karriere? Die schönste Erinnerung? Vor 2 Jahren Japan, Big Japan Wrestling, Living the Dream. Du schläfst, du trainierst und du wrestlest. Und das tust du dein ganzes Leben lang, theoretisch, wenn du dort bist. Das durfte ich für 3 Wochen miterleben. Du hast zwar elendig lange Busfahrten gehabt, für ein paar Minuten wresteln. Aber letztendlich hast du nur trainiert, geschlafen, gegessen und gewrestelt. Und ja, das ist für jemanden, der Wrestler ist, Wrestling liebt, schon irgendwo living the dream. Und das durfte ich miterleben, ein paar Wochen lang, und das war für mich das schönste Erlebnis bis jetzt. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Könntest du dir vorstellen, ähnlich wie Aaron Insane mit German Hurricane Wrestling, eines Tages eine eigene Promotion auf die Beine zu stellen, oder möchtest du lieber nur der Wrestler Kim Ray bleiben? Ich will auf jeden Fall nur der Wrestler Kim Ray bleiben. Ich möchte nicht noch tiefer in dieses ganze Business im Sinne von organisatorisch, Planung und so weiter, Booking, reinschnuppern, weil ich möchte mich auf das konzentrieren, was ich im Ring mache. Und ja, ich glaube auch, bevor du Wrestler bist, bist du Wrestling-Fan. Wenn du Wrestler wirst, verlierst du das Fansein nach einer gewissen Zeit. Du siehst alles mit anderen Augen. Und wenn du wirklich Promoter bist und die ganzen anderen Seiten siehst, verlierst du vielleicht auch noch das Wrestler-Sein irgendwo. Oder, also, vielleicht. Vielleicht siehst du dann das Ganze noch mit einem anderen Auge, was vielleicht einiges versauen könnte für dich persönlich. Deswegen will ich schon auf der Seite im Ring bleiben und nicht hinter den Kulissen die Fäden ziehen. Alles klar. Hast du die Ambition, eines Tages mal im nordamerikanischen Raum zu wresteln? Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Und wenn jetzt, von jetzt auf gleich, sagen wir mal morgen oder nächste Woche, ein Angebot käme von WWE, TNA oder von mir so Ring of Honor oder Dragon Gate, da gibt es ja eine Menge namhafte Promotions auch in der Indie-Szene. Wie würdest du reagieren und würdest du das Angebot dann tatsächlich nach reifer Überlegung auch annehmen sofort? Sofort glaube ich nicht, weil ich meine, ich habe eine Frau zu Hause, ich habe einen festen Job. Und das alles aufzugeben für die Chance, vielleicht einen Festvertrag bei einer großen Liga zu bekommen und meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, ist ziemlich riskant. Und ich müsste mich natürlich auf jeden Fall hinsetzen und mich richtig drüber nachdenken. Aber in dem Moment, wo so ein Angebot kommt, sind die Gefühle natürlich komplett durcheinander und ich weiß nicht genau, wie ich dann reagieren würde, wenn das passieren würde. Aber jetzt, wo ich einen klaren Kopf habe, ne, würde ich halt auf jeden Fall wirklich abwägen und vielleicht würde ich mit meinem Chef auf der Arbeit reden, ob ich jetzt für 3-4 Monate Freistellung haben könnte, ohne Bezahlung oder was. Dann würde ich mit meiner Freundin reden, ob wir das vereinbaren können, dass ich jetzt mal 4 Monate weg bin, um das Ganze mal zu probieren halt. Aber von jetzt auf gleich zu kündigen, meiner Freundin Schluss zu machen oder zu sagen, so, wir sind jetzt eine Fernbeziehung, ich ziehe jetzt in die Staaten oder ich ziehe nach Amerika, ziehe nach Japan, glaube ich, aus dem Stegreif hinaus würde ich das nicht machen. Ja, verfolgst du denn auch aktuell das Geschehen der Ligen in Nordamerika oder Japan? Geschehen der Ligen nicht. Ich meine, ich habe mir das Climax-Turnier matchweise angeguckt. Ich schaue mir hier und da ein paar WWE-Matches an, wenn mich das Match an sich interessiert. Oder wenn mir irgendjemand sagt, eine Storyline bei der WWE ist gerade richtig gut gemacht oder so, dann gucke ich mir das auch an, und, ne, damit ich auch, weil es das ist auch für mich Entertainment, auf jeden Fall, was die dort machen. Aber so wirklich jede Woche die Shows gucken, um halt am Ball zu bleiben oder so, mache ich jetzt nicht. Und wie sieht's aus mit WrestleMania? Also guckst du WrestleMania denn oder generell nur, wenn du es irgendwie siehst, Shawn Michaels gegen Undertaker damals oder weiß ich nicht, was heute so interessant klingt für dich? Klar, also WrestleMania gucke ich mir auf jeden Fall an. Und wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, die großen Pay-Per-Views zu schauen, wie SummerSlam, WrestleMania, Royal Rumble, dann mache ich das natürlich. Ich versuche das irgendwie in die Wege zu leiten, dass ich das zu sehen bekomme. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann schaut man sich auszugsweise die Matches an, die einen besonders interessieren. Ja, aber WrestleMania gucke ich mir auf jeden Fall an. Das ist natürlich ein Muss für jeden, der irgendwas für Wrestling hat. Ja, lässt du dich denn auch beim Schauen jetzt von, wenn du halt jetzt mal WWE schaust oder halt auch in Japan ab und zu mal reinguckst, lässt du dich beim Schauen auch heute noch aufs Neue inspirieren und überarbeitest dein Moveset? Ja klar, sicher. Man sieht immer wieder neue Sachen, die einem gefallen. Du siehst auch bei, oder ich sehe auch bei WXW-Shows Sachen, wo ich etwas erkenne, was mir gefällt und es dann für mich umändere und es dann zu mir passt. Also man sieht immer was, man entwickelt sich immer weiter, man sieht immer Sachen, die einem gefallen, mit denen man, wo man sich vorstellen kann, dass einem das Spaß machen könnte oder dass man Bock drauf hat, das zu tun. Und ja, natürlich, klar. Jan, die letzte Frage ist auch deine. Oh, das habe ich jetzt nicht gewusst. Entschuldigung. Meine letzte Frage, die ich hier noch für dich habe, Kim, ist, findest du, dass jeder, der sich als Wrestling-Fan bezeichnet, einmal ein Probetraining mitgemacht haben sollte? Ich finde, jeder, der Wrestling-Fan ist und sich denkt, da habe ich Bock drauf, ich möchte das auch machen. Für jeden, der sich das denkt, der sollte auf jeden Fall mal ein Probetraining oder bei der WXW halt das Tryout im Dojo auf jeden Fall mal gemacht werden, weil ja, die Sache ist, wenn du dir vorstellst, ja, ich will Wrestler werden, weil ich Wrestling toll finde, aber ich habe es nie versucht. Ich habe mich nie dazu bewegen können, es zu versuchen. Irgendwann bist du 40 und denkst dir, scheiße, ich habe es nie versucht, ich habe es nie gemacht. Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich es versucht hätte. Vielleicht wäre ich jetzt Wrestler. Und um das einfach zu verhindern, weil das kann einen sehr traurig machen, sollte man auf jeden Fall, wenn man Ambitionen hat, in den Ring zu steigen, auf jeden Fall einmal mitmachen. Weil man stirbt nicht davon. Man kann jederzeit sagen, okay, boah, das schaffe ich nicht, ich höre lieber auf. Das ist auch beim Tryout, beim Wrestler-Dojo möglich. Man kann jederzeit aufhören. Und ja, es ist besser, als am Ende mit 40 festzustellen, ich habe es nicht versucht. Aber wenn man nur Wrestling schaut, weil es einem Spaß macht, weil man es einfach geil findet, sich das anzugucken, dann sollte man ruhig dabei bleiben. Man sollte nicht unbedingt ein Training mitmachen. Das braucht man nicht. Alles klar. Bevor wir dann jetzt zur Abschlussfrage schon kommen, habe ich noch 8 Wrestler von WXW, bis auf eine Ausnahme, rausgesucht, zu der dann am besten gleich ein paar Sätze sagst. Und der erste Wrestler lautet Big Van Walter. Big Van Walter ist schon Ewigkeiten im deutschen Wrestling unterwegs und auch in Österreich. Und ist meiner Meinung nach der beste deutsche Wrestler. Also niemand hat sich in den letzten Jahren so einen Namen gemacht in Deutschland oder auch in Japan, wie Big Van Walter. Und ja, sein Stil ist natürlich auf ihn abgestimmt, das ist ja für mich nichts, aber so wie er im Ring ist, ist er für mich so eigentlich der Beste, meiner Meinung nach. Okay, der nächste lautet Drake Younger. Drake Younger, wie gesagt, lange Zeit ausschließlich oder hauptsächlich Deathmatch Wrestler gewesen. Daher habe ich von ihm persönlich nicht so viel mitbekommen. Aber da er seine Deathmatch-Wrestling-Karriere jetzt beendet hat, warum auch immer, ich weiß es leider nicht, wird er jetzt, denke ich, auch mal außerhalb des Deathmatch-Wrestling sich mehr Namen machen. Und dann, ja, werde ich ihn, glaube ich, auch besser kennenlernen. Spätestens nach dem Triangle. Ja, lang genug geht das ja, 4 Tage. Ja. Der aktuelle WXW Unified World Wrestling Champion, Tommy End. Tommy End, ein sehr disziplinierter, harter Arbeiter, meiner Meinung nach, der sehr professionell ans Wrestling geht, der wirklich 100% gibt und wirklich Liebe dafür empfindet. Du findest selten Leute, die wirklich so vom Wrestling, ja, infiziert sind wie Tommy. Man sieht richtig, man sieht ihm richtig an, dass er das Ganze liebt, und er wird auch ziemlich pissig, wenn Leute es nicht ernst nehmen. Oder wenn Leute es irgendwie einfach nur half-assen. Gerade beim Training, wenn Leute sich keine Mühe geben, dann ist Tommy jemand, der ziemlich sauer wird. Und was ich nachvollziehen kann. Und ja, auf jeden Fall einer unserer besten Leute in ganz Europa. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß, ihm zuzugucken. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Champion, nämlich dem Shotgun-Titelträger Ilja Dragunov. Ilja Dragunov ist erst sehr kurz im Wrestling dabei, ist super schnell nach oben gekommen, sehr talentierter junger Mann. Die Einstellung lässt sich streiten, bisschen arrogant, und naja, Russen sind halt ein bisschen anders, was das angeht. Aber beeindruckend, wie schnell er das Ganze umsetzen konnte. Aber das zeigt auf jeden Fall, was für ein guter Trainer X-Men ist. Und ja, und ich glaube, wenn man ihm noch 2 Jahre gibt, ist er, glaube ich, wenn er durchhält, oben mit dabei. Ja, wäre an sich nicht schlecht, denke ich, für das Wrestling in Russland. Wobei, da haben wir ja schon einige gute Namen gehabt. Machen wir weiter mit einem, den du sicherlich sehr gut kennst aus dem Westside Dojo, nämlich Tobi Blunt. Tobi Blunt, ja, Tobi Blunt war Ewigkeiten das Talent. Also man wusste ganz genau, der Typ hat's drauf. Der Typ kann alle verrückten Sachen, die du bei Ricochet, Pack etc. siehst, kann der Typ auch. Nur wenn er es tut, verletzt er sich nicht. Wenn er dann aber, was weiß ich, irgendwas anderes macht, einen Body Slam, vertritt er sich und verstaucht sich den Fuß. Und dadurch hat er sehr viele Pausen einlegen müssen. Und mittlerweile hat er einen ziemlich guten Lauf. Er ist verletzungsfrei, außer so ein paar kleine Wehwehchen, die er sich immer noch regelmäßig verabreicht. Aber meiner Meinung nach, wenn er gesünder gewesen wäre die letzten Jahre, wäre er schon ziemlich, also wäre er viel weiter, als er jetzt ist. Im Standing, bei der WXW oder auch deutschlandweit, weil er ist einfach drauf, was das High-Flying-Wrestling und an sich das Wrestling angeht. Da braucht er sich auf jeden Fall von den großen Leuten, egal von wem, nicht verstecken, was das High-Flying angeht. Ja, hat man auch gesehen beim zweiten Abend des Fans Appreciation Weekend gegen Ilja Dragunov. Das war echt ein sensationelles Match. Also von daher, ich denke, das hat den beiden sehr gut getan in ihrem Standing, würde ich einfach mal behaupten. Machen wir weiter mit dem nächsten Mann aus dem Westside Dojo, nämlich mit Jay Skillett. Jay Skillett, damals verwurstelt, verhunzt, reingekommen von einer anderen Backyard-Liga, mit sehr guten Anlagen allerdings. Ja, dann hat das Westside Dojo einmal Grundreinigung betrieben und ja, da rausgekommen ist Jay Skillet, der, ja, letztes Jahr, glaube ich, der Aufsteiger des Jahres für viele. Sehr erfolgreich, sehr, sehr beliebt bei den Leuten. Und ja, seine Beliebtheit ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass es auf jeden Fall drauf hat. Auch sehr diszipliniert, was Training angeht, was Ernährung angeht, was ja, seine Entwicklung angeht, ist immer drauf und dran, sich weiterzuentwickeln. Und ja, mal sehen, wie es für ihn weitergeht. Aber ich denke, dass wenn er dran bleibt, dass er auch auf jeden Fall mit einer derjenigen sein wird, die später ja die großen Matches bei WXW machen. Machen wir weiter mit dem Mann, der von Tommy End als Unified World Wrestling Champion entkrönt wurde, nämlich mit dem X-Man. Ja, X-Man. X-Man ist das Urgestein des Wrestlings in Deutschland mit, weil er ist bestimmt schon 10 Jahre dabei. Hatte am Anfang nicht so viel Erfolg, wurde nicht so anerkannt, war lange Zeit bei der GWF oder ausschließlich bei der GWF in Berlin, ein bisschen dann bei der GSW. Und als er damals vor ein paar Jahren dann zu WXW gekommen ist, ja, sich dort dann mit Leuten wie Sasaki und Co. in den Ring gestiegen ist, hat er nochmal komplett alles das aufgeholt, was ihm vielleicht noch gefehlt hat, an Charisma oder so. Ja. Und jetzt ist er auf jeden Fall technisch war er schon immer super, jetzt ist er auch technisch und charismamäßig auf jeden Fall da, wo er hingehört und sehr erfolgreich. In ganz Deutschland ist er jetzt ein Name, da, wo er hingehört, da, was er schon sehr lange verdient hat, hat er jetzt endlich bekommen. Und ja, Topmann auf jeden Fall. Und zu guter Letzt, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, konnte ich mir nicht nehmen lassen, meinen Lieblingswrestler aus der WXW hier auch draufzusetzen, Carsten Beck. Carsten Beck. Man kann über ihn denken, was man möchte. Viele sagen, ja, sieht komisch aus, ist kein richtiger Wrestler oder ja, lustig ist er ja, aber sonst, ne? Aber ich finde, Carsten Beck ist wirklich ein Mann, der allen blöden Kommentaren, allen blöden Anmachen, allen Zerreißorgien von Moonsault, er hat allen Lügen gestraft. Er ist dran geblieben, hat einen Stinkefinger gezeigt und ist jetzt einer mit der besten Wrestler, die WXW zu bieten hat. Er hat keinen Körper wie Bad Bones, aber im Ring ist er meiner Meinung nach richtig, richtig gut. Und das, was er im Ring tut, seine Spalte, die er gefunden hat, die füllt er optimal und keiner der WXW passt so gut in die Sparte rein, die er füllt. Also auf jeden Fall ein Mann, der nicht mehr wegzudenken ist für die WXW. Und das hat er sich über die Jahre hinweg einfach erarbeitet und jetzt trägt er endlich die Früchte für seine harte Arbeit. Ja, das freut natürlich einen Carsten Beck-Fan sehr, wenn man sowas hört. Aber gut, wir sind ja hier im Interview mit Kim Ray, von daher lassen wir Carsten Beck mal außer Acht und kommen zur Abschlussfrage. Und die lautet, was denkst du, hebt dich von allen anderen Wrestlern ab und zeichnet dich somit aus? Was mich, glaube ich, auszeichnet, ist, dass ich sehr viel dafür tue. Viele Leute denken halt nur am Wochenende ans Wrestling. Also ich rede jetzt nicht von den Main-Events halt von der WXW, Bones, Walter, Tommy oder was. Oder ich meine jetzt viele Leute, die generell Wrestler werden wollen, Wrestling trainieren, es versuchen. Die denken einmal in der Woche an Wrestling, dann wenn sie Training haben oder wenn sie an Wrestling haben. Aber ich achte wirklich drauf, dass ich jeden Tag was dafür tue. Ich versuche mich richtig zu ernähren, ich versuche meinen Körper in Shape zu bringen. Ich versuche regelmäßig zu trainieren, ich versuche meine Wrestling-Fähigkeiten zu erweitern. Ich habe auch überhaupt kein Ego, was das angeht. Also ich denke mir nicht, dass ich einen gewissen Stand habe und dass ich deshalb das und das nicht mehr machen muss oder dass ich das und das nicht nötig habe oder ich bin wirklich, ich glaube, ich bin da ganz humble geblieben eigentlich und ich bin mir auch nicht zu schade, um ins Training zu gehen und zu sagen, ich kann das und das nicht und das übe ich jetzt und auch wenn die ganzen Students zugucken, übe ich Sachen, die ich nicht kann. Und ja, da habe ich kein Problem mit. Und das ist, glaube ich, das, was mich unterscheidet. Ich bin wirklich ja, jemand, der auf dem Boden geblieben ist, was das Ganze angeht. Ja, super. Und jetzt sind wir dann durch mit unserem Fragenkatalog. Dann würde ich erstmal fragen, Jan, ist dir jetzt noch kurzfristig irgendwas in den Sinn gekommen, fragenmäßig, oder? Ja, mir ist vorhin noch mal kurzzeitig eine Frage eingefallen, aber das ist jetzt, ich sag mal, nicht so übergreifend. Ich meine, du hast vorhin davon gesprochen, Kim, dass man sitzt mit 40 irgendwann zu Hause, man ist großer Wrestling-Fan, hat gesagt, ach, schade, jetzt hat man die verpasst, mal wirklich mal bei einem Probetraining dabei zu sein. Wann glaubst du sollte man sich in den Hintern beißen und sagen, ich will das einmal probieren und vielleicht ist es ja auch was für mich? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt Wrestling-Fans, die wirklich sagen, ich gucke mir das gerne an, aber selber machen, nee, auf keinen Fall. Und manche sagen, ja, eigentlich, ich könnte das auch und mich kribbelt in den Fingern und ich möchte es machen. Und sobald du wirklich dieses Gefühl hast, weil dieses Gefühl wird nicht weggehen. Wenn du einmal das Gefühl hast, du willst in den Ring, du willst was versuchen, egal wie du es dir einredest irgendwann, wenn du älter bist, das Gefühl geht nicht weg. Bis du dich selber vom Gegenteil überzeugt hast oder bis du es wirklich versucht hast und gesehen hast, es klappt einfach nicht. Und das ist das, was ich eigentlich den Leuten ans Herz legen möchte, die irgendwann mal oder irgendwie in irgendeiner Form den Traum haben, Wrestler zu sein. Macht einfach mit, weil ihr macht euch selber nur unglücklich, wenn ihr es nicht tut. Weil niemand möchte mit 40 zu Hause sitzen und sagen, man hätte etwas nicht erreicht, weil man sich nicht getraut hat, es auszuprobieren. So war das bei mir im Wrestling auch. Ich habe mit 22 habe ich angefangen. Das war für mich persönlich schon alt. Wenn man merkt, wenn man bedenkt, dass Leute wie Shawn Michaels ihr Debüt mit 19 hatten, dachte ich, ich bin alt. Ich bin mittlerweile eines Besseren belehrt worden. Manche haben mit 23 erst angefangen und sind jetzt WWE Main Eventer. Aber ja, darum bin ich halt der festen Überzeugung, man sollte es einmal probiert haben. Man sollte sich selber diesen Gefallen tun. Alles klar, dann sind wir jetzt wirklich am Ende. Dann möchte ich mich in erster Linie erstmal ganz herzlich bei dir, Kim, bedanken. Das hat echt super geklappt, auch sehr schnell. Also hat echt mir zumindest riesengroßen Spaß gemacht. Ich denke dir, Jan, auch. Ja, auch von meiner Seite aus. Vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Ja, ich habe zu danken. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann viel Glück bei eurem Podcast und ich hoffe, es wird erfolgreich. Ja, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, dann machen wir gar nicht mehr hier großes Gerede, machen einfach zu. Bedanke ich mich nochmal bei allen, auch die zugehört hat. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns hier selbst beim aktiven Mitwirken. Da würde ich sagen, bleibt am Ball und hört rein bei der nächsten Ausgabe. Was das wird, das wissen wir selbst noch nicht, aber wir haben ja Facebook, das werden wir euch schon nahe bringen. Bis dahin, danke fürs Zuhören, auf Wiederhören.